A20. Schwierige Wörter aussprechen üben. A20a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wiederholen Sie die Übung. Autovermietung. Die Autovermietung. Dort ist die Autovermietung. Rezeption. An der Rezeption. Fragen Sie bitte an der Rezeption. Empfehlen. Das Hotel empfehlen. Ich kann das Hotel empfehlen. Getränkekarte. Die Getränkekarte. Hier bitte die Getränkekarte.